Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Kolosserbrief, 1. Kapitel, Vers 9 bis 14. Deshalb hören wir nicht auf, für euch zu beten, seit wir zuerst von euch erfahren haben. Wir bitten Gott, euch Einsicht für das zu schenken, was er in eurem Leben bewirken will, und euch mit Weisheit und Erkenntnis zu erfüllen. Dann werdet ihr mit eurem Leben den Herrn ehren und ihn erfreuen mit allem, was ihr tut. Auf diese Weise werdet ihr Gott immer besser kennenlernen. Zugleich bitten wir darum, dass ihr die herrliche Kraft Gottes erfahrt, damit ihr genug Geduld und Ausdauer habt für die Anforderungen, die an euch gestellt werden. Mit Freude sollt ihr ihm danken, weil er euch am Erbe derer beteiligt, die im Licht leben und zu ihm gehören. Denn er hat uns aus der Macht der Finsternis gerettet und in das Reich des geliebten Sohnes versetzt. Gott hat unsere Freiheit mit seinem Blut teuer erkauft und uns alle unsere Schuld vergeben. Gott segne dieses Wort. Für andere beten. Ja, also hier aus dem Kolosserbrief schreibt uns der Apostel Paulus erinnert uns daran, wie wichtig es ist, für andere zu beten. Und Paulus war selber hat die Kolosser nicht persönlich gekannt zu diesem Zeitpunkt auch, wie auch im Römerbrief dasselbe. Aber die stärkt hier die Glaubensgemeinde darin, dass er ihnen auch praktisch demonstriert, wie ihr auch hier lesen könnt, wie wichtig es ist, für andere zu beten. Und da würde ich euch ermutigen, auch nochmal das durchzulesen aus dem Kolosserbrief, 1. Kapitel 9 bis 14, und zu lernen, warum es wichtig ist, für andere zu beten und nicht nur für unsere eigenen Interessen und unsere eigenen Sorgen, Probleme zuerst zu unserem Jesus Christus zu kommen. Das können wir auch. Aber warum nicht einfach für andere beten, wie es Paulus hier ja auch tut? Und wenn wir das tun, wenn wir für andere beten, das können auch andere sein, andere Menschen, andere Christen, egal, auch die Leute, die wir noch gar nicht getroffen haben. Und die wissen auch, die sind auch in der Bibel und die kennen diese Wahrheit auch. Und beten für uns. Das ist doch was, oder? Und unser Herr Jesus Christus betet für uns auch, wenn wir für andere beten. Und er betet ständig immerzu durch die dritte Person der Dreifaltigkeit, den Heiligen Geist, in unsere Herzen. Und somit haben wir hier also wirklich das, lernen wir, dass Gott das auf jeden Fall nicht nur anerkennt, sondern dass das auch Gott dient, für andere zu beten. Also lest das nochmal durch und wir erinnern uns hier auch, was Christus getan hat am Kreuz. Am Ende in Vers 13 und 14 lernen wir nochmal, erinnert uns Paulus daran, was unser Herr Jesus Christus am Kreuz für uns getan hat, sodass wir als reuige Sünder nicht nur zu ihm kommen können, aber in und durch ihn leben können. Also er wirkt und er lebt in uns und durch uns. Und das ist ein unglaubliches Geschenk hier. Christus ist eben unser Vorbild hier. Und wir tun gut daran, uns ihm zu folgen. Und auch unserem Paulus hier auch für andere zu beten und die Wichtigkeit zu erkennen. Vor allem in Gottes Sicht und wie Gott das sieht. Und lieber Jesus, wir danken dir hier für diese Kolosser Verse und die Wichtigkeit, für andere zu beten. Und das sollen wir nicht unterschätzen. Das ist unsere Einladung hier, dass wir unsere Identität in Christus einnehmen, indem wir auch für andere beten, nicht nur für uns selber, aber für andere, auch Leute, die wir gar nicht kennen. Und aktiv im Gebet für andere beten und dann eben von dir, du kannst in unsere Herzen sprechen, du kannst dann Sachen in und durch uns tun, die wir sonst gar nicht tun könnten und von denen wir auch gar nicht wissen. Und du hast immer etwas für uns. Und wir danken dir für dieses Geschenk und die Kraft, die wir in und durch dich erfahren, durch unseren Herrn Jesus Christus, durch dich, unseren Jesus. Und du hast uns ja das Muster gegeben im Johannesbrief, 17. Kapitel, die Wichtigkeit und wie wir auch für, wie du für andere betest und wie wir auch für andere beten und das auch tun, nicht nur sollen, aber wollen. Und wir beten dies in deinem Namen. In Christus Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.